offen steht und nur die anderen sagen das, was fehlt. Wie soll ich mich fühlen, wenn jeder mir erzählt, dass nur der weltliche Erfolg im Leben letztlich zählt? Und mein Gefühl mich doch stets dahin treibt, wo man ganz klar und einfach die Erfahrung selber wählt. Verstehst du das? Weil wir, was wir sind, doch aus freien Stücken sind. Lass dich nicht treiben und genieße den Rückenwind. Auch wenn ich in meinem Verständnis noch Lücken find und die Erwartungen so steif und erdrückend find, soll ich mich wirklich klein und hilflos fühlen, weil die da oben sagen, nur der Stärkste überlebt. Dass unser Wert in dieser Welt so variabel wie die Zahl, die auf deinem Kontoauszug steht. Dass ich als Sünder auf die Welt kam, sich das Leben nur ums Konkurrieren und Hocharbeiten dreht. Und mein Gefühl mir doch schon zeigt, dass nur der Weg in Frage kommt, der mir entspricht und mich bewegt. Verstehst du das? Weil wir, was wir sind, doch aus freien Stücken sind. Lass ich mich treiben und genieße den Rückenwind. Auch wenn ich in meinem Verständnis noch Lücken find und die Erwartungen so steif und erdrückend find. Weil wir, was wir sind, doch aus freien Stücken sind. Lass ich mich treiben und genieße den Rückenwind. Auch wenn ich in meinem Verständnis noch Lücken find und die Erwartungen so steif und erdrückend find. Soll ich mich wirklich klein und hilflos fühlen, weil die da oben sagen, nur der Stärkste überlebt?